demokratischen Komitees Palästina sind auch daran beteiligt, seit über 30, 40 Jahren hier in Berlin den palästinensischen Kampf weiterzuführen, auch außerhalb Palästina. Die Revolution. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Wir wollen uns nicht damit rühmen, dass wir Menschen haben in den Gefängnissen, die seit über drei Jahrzehnten oder vier Jahrzehnten dort sind. Es ist für uns immer noch eine Schande, dass diese Menschen drinnen sind. Aber gleichzeitig erinnern wir noch an sie. Es ist der 34. Jahrestag heute und in diesem Jahr der Gefangenschaft von Walid Duqa, Ibrahim Abu Moch und Rushdi Abu Moch. Antiimperialistische und antikolonialistische Kämpfer, die für die Freiheit und Selbstbestimmung Palästinas mit ihrer eigenen Freiheit immer noch bezahlen. Mit ihnen gemeinsam sind wohl Karim als auch Maher Younes seit über 37 Jahren, das muss man sich erstmal vorstellen, in zionistischer Haft. Die palästinensischen Gefangenen haben über die Jahre hinweg eine Bewegung gegründet und entwickelt. Eine Bewegung hinter Gittern, genau wie die Bewegung, die wir hier außerhalb dieser Gittern machen. Diese Bewegung nennt sich Al-Haraka al-Asira, die Gefangene. Bewegung, weil das eine Bewegung ist, weil sie hinter Gittern weiterhin Widerstand leisten. So, die gefangene Bewegung, sie haben sich organisiert und Wege und Mittel der Kommunikation entwickelt, um ihren Widerstand hinter Gittern weiterzuführen. Sie haben der Besatzungsmacht bewiesen, dass ihre Macht und ihre Haftmaschinerie und ihre ganze Arroganz die gefangenen Kämpfer und Kämpferinnen nicht davon abhalten konnte, den Kampf unter allen Widrigkeiten aufzunehmen und Schlacht um Schlacht den Sieg näher zu kommen. Den Sieg über Kolonialismus und Unterdrückung. Ibrahim ist ein Künstler in Holzarbeiten und ein Freiheitskämpfer. Im Knast ist er trotz seiner schweren, unbehandelten Erkrankungen ein Lehrer und ein Mentor vieler junger Gefangener und Gefangenen gewesen und eine inspirierende Führungspersönlichkeit in vielen Kämpfen innerhalb des Gefängnisses. Nie hat er die Hoffnung verloren, dass er eines Tages als freier Mensch in ein freies Palästina das Gefängnis verlassen wird. Rushdi war ein Schmied, bevor die zionistischen Banditen ihn einsperrten. Sie haben nicht damit gerechnet, dass er sein Gefängnis nach seinen Vorstellungen schmiedete. Dass er mit seiner Schmiedekunst seine Gittern schmiedete. Und nicht umgekehrt. Nicht das Gefängnis hat ihn geschmiedet. Er hat seine Gefangenschaft und seine Zellen und sein Gefängnis geschmiedet als Schmied. Das Eisen seiner Gitter bog sich seinem Willen und er schmiedete eine Generation von Kämpferinnen in zionistischen Konzentrationslagern. Und ja, das betone ich, es sind zionistische Konzentrationslagern. Alle bezeugen seinen Sinn für Humor und seine offensichtliche Verachtung für den zionistischen Abschaum, der, wie er sagt, sich vor einem einfachen Schmied in Ketten fürchtet. Palästina ist das einzige Land, wo die Besatzer sich vor den Besetzten fürchten und die ganze Welt um Hilfe anbetteln vor den besetzten Menschen, die weiterhin Widerstand leisten. Das ist ein Absurdum in sich. Walid ist, wie Basel al-A'raj, der Revolutionär mit dem Buch in der Hand und den Kalaschnikow in der anderen Hand. Trotz aller Repressionen schaffte er es, den Mast schaffte er es, den Master in Politikwissenschaften zu erlangen und mehrere Bücher und Theaterstücke zu schreiben, die weltweit bekannt wurden. Während er gleichzeitig die Kämpfe hinter Gittern koordinierte und anführte. Sein Wille besiegte mehrere tödliche Krankheiten, die von der Kolonialmacht, von den zionistischen Banditen und Mörderbanden absichtlich ignoriert und begünstigt wurden, in der Hoffnung, ihn loszuwerden. Aber wie ein Phönix stieg er aus der Asche, um zu sagen, ich lebe noch und ich kämpfe noch und ich habe nie die Hoffnung verloren, dass es eines Tages ein freies Palästina wird, gerecht für all seine Menschen, die dort leben, frei von Zionismus und frei von Zionistinnen. Und so alle, sie alle, ohne Ausnahme, betonten und betonen weiterhin, genau wie George Abdallah in seinem Gefängnis, genau wie Ahmad Sadat, dass sie alle nur ein weiterer Teil des internationalistischen, antiimperialistischen, antikolonialistischen, antirassistischen Kampfes weltweit sind. Vor diesen und vor allen anderen Menschen, die ihre Freiheit gegeben haben, verneigen wir in Respekt und Demut unsere Häupte vor dem, was sie tuten. Sie sind die besseren Menschen, auch wenn sie hinter Gittern sind. Sie sind diejenigen, die das in die Hand genommen haben und den Befreiungskampf weitergeführt haben. Und wir grüßen euch aus Palästina, aus vorderster Front gegen Zionismus. Und wir betonen, dass Zionismus genauso eine Weltgefahr ist, genau wie Imperialismus und Kolonialismus. Es ist one struggle, one pain, one victory. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Und hoch lebe die internationale Solidarität! Hoch lebe der internationalistische Kampf! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!